Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tonglilius berief am 24. April in der Stadt Jeonju die Direktion Nordjolla des südlichen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni eine Pressekonferenz ein und veröffentlichte eine Deklaration, die 12.105 Bürger verschiedener Kreise in Süden in Bezug mit der Forderung nach Frieden auf der koreanischen Halbinsel und nach der Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen unterschrieben hatten. In der Deklaration hieß es: Die kommenden Präsidentschaftswahlen sollen gemäß des Geistes der Kerzendemonstrationen ein Wendepunkt für die Beseitigung der Übelstände und den Aufbau einer neuen Gesellschaft sein. Für Frieden auf der koreanischen Halbinsel und Verbesserung der Süd-Nord-Beziehungen ist es notwendig, die gemeinsame Süd-Nord-Erklärung vom 4. Juli, die Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea, wie die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober fortzusetzen und zu erfüllen, die Industriezone-Gäsung und den Tourismus im Gebirge Kumgang sofort wieder aufzunehmen, die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems DART einzustellen, ein Friedensabkommen abzuschließen und das Staatssicherheitsgesetz abzuschaffen.